erste Planet, auf dem ich wohne. Meine Augen verwirrt von Sonnenuntergängen, die ich gelobe. Immer dann, wenn ich merk, wohin das Traumschiff, mit dem ich reise, aufbricht, um zu sehen, was es alles dort draußen gibt. Dann setz sie an die Meditation, wie ich tief in mich hineinsing. Mein inneres Auge, welches sieht, meine innere Stimme, die leise zu mir spricht. Mein Geist, welches in die Zukunft sieht, seh ich dann das Licht, welches so hell ist. Was geht ab in eurem Kopf, ist die Frage für mich, während ich hier hopp. Menschen gehen und wissen manchmal nicht, wo sie stehen sollen. Hier spricht die dunkle Sicht von mir, weil manche nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich zeichne den Pfad aus meiner Stimme in der dunklen Sicht, als gäbe es keinen Himmel. Das ist Robotronic, Pat B. Rap, Robbie Digital im Surround des Raps, wenn ich auf Reflex. Das ist die Trance Rap, wenn ich auf Trance mit Fatboy Butter Rap. Wir steppen mit der Kralle des Flexes für die Sessions, denn wir gehören zu den Besten. Und die Message, lass es besser nicht scheinen, mit diesen Falschen zu messen. Ihr könnt ja nichts gegen die Besten, und ihr könnt sowieso nicht gegen sie battlen. Rote Mondart, der Planet, auf dem ich wohne. Meine Augen verwirrt von Sonnenuntergängen, die ich gelobe. Immer dann, wenn ich merk, wohin das Traumschiff, mit dem ich reise, aufbricht, um zu sehen, was es alles dort draußen gibt. Dann setz sie an die Meditation, wie ich tief in mich hineinsing. Mein inneres Auge, welches sieht, meine innere Stimme, die leise zu mir spricht. Mein Geist, welches in die Zukunft sieht, seh ich dann das Licht, welches so hell ist. Wohlwollende Wesen mit mir auf dem Pfad, mit denen fühle ich mich besonnen und stark. Magier, die mir ihre Magie lehren, ich sah sie da, ich konnte ihnen begegnen, in einer fremden Dimension. Die Legende, die bei wohnt, meine Natur liegt die Energie, sie ist mit mir irgendwie.